Da musst du sehen haben. Nee, muss ich nicht. Da musst du lesen haben. Nee, muss ich nicht. Da musst du probieren. Nee, muss ich nicht. Da musst du demonstrieren. Nee, muss ich nicht. Da musst du auch ringen. Nee, muss ich nicht. Da musst du doch Obst tun. Nee, muss ich nicht. Du musst mit die harmonieren. Nee, muss ich nicht. Du musst mit spazieren. Nee, muss ich nicht. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Um mich selbst und ganz allein meine eigenen Regeln sögen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Und erfunden, was down ist, mir mal das Fell an Jürgen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Um mich selbst und ganz allein meine eigenen Regeln sögen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Ist mir das Fell an Jürgen, muss ich ihm ne Bein rögen. Da musst du unbedingt mal hin. Nee, muss ich nicht. Du musst die Weine winnen. Nee, muss ich nicht. Da musst du doch verstauen. Nee, muss ich nicht. Da musst du auch mal anders tun. Nee, muss ich nicht. Da musst du über nachdenken. Nee, muss ich nicht. Du musst sie auch mal auflenken. Nee, muss ich nicht. Da musst du absolut so tun. Nee, muss ich nicht. Da musst du wieder recht bühnen. Nee, muss ich nicht. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Um mich selbst und ganz allein meine eigenen Regeln sögen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Und erfunden, was down ist, mir mal das Fell an Jürgen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Um mich selbst und ganz allein meine eigenen Regeln sögen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Ist mir das Fell an Jürgen, mal ich ihm ne Bein rögen. Selbst und ganz allein meine eigenen Regeln sögen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Und erfunden, was down ist, mir mal das Fell an Jürgen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Und mir selbst und ganz allein meine eigenen Regeln sögen. Ich muss gar nichts, bitte aufs Leben dringen, Orden und Lügen. Ist mir das Fell an Jürgen, mal ich ihm ne Bein rögen.